Ein Tag, ein Jahr, ein Leben. Kann es was Schöneres geben? Doch wir müssen alle vergeben. Hallo, wie geht's dir? Ist alles wieder gut? Hallo, wie geht's dir? In dir fand ich meinen Mut. Hallo, wie geht's dir? Ich stehe hier, doch wo bist du? Deine Gedanken sind verschwunden, denken nicht mehr an mich. Doch ich liebe dich, hallo, wie geht's dir? Ist alles wieder gut? Hallo, wie geht's dir? In dir fand ich meinen Mut. Ich steh hier alleine und gehe meinen Weg. Hallo, wie geht's dir? Ist alles wieder gut? Kann dieser Streit alles besiegen? Hallo, wie geht's dir? Denkst du auch einmal noch an mich? Hallo, wie geht's dir? Ich steh hier alleine hier. Hallo, wie geht's dir? Ich find in dir den Mut. Hallo, wie geht's dir? Ein Wort, ein Blick kann so vieles sagen und auch so viel ertragen. Wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir?